Bewertungs- und Bilanzierungsfragen. In einer globalen Welt ist es wichtig, dass die Bewertung und Bilanzierung grenzüberschreitend tätiger Banken nach einheitlichen Maßstäben erfolgt. Dann kann es aber nicht sein, dass beispielsweise die Bilanz der Deutschen Bank nach US GAAP deutlich kürzer ist als nach IFRS-Standards. Diese Standards müssen grundsätzlich einheitlich sein. Trennung von Publikumsbanken und Investmentbanking. Als ich im Januar 2002 Finanzsenator von Berlin wurde, erbte ich gleichzeitig das Desaster der Berliner Bankgesellschaft. Ich überlegte damals ernsthaft, dem Senat von Berlin einen Konkurs der Bank vorzuschlagen. Und die allgemeine Demoralisierung mit dem Thema war so groß, dass der Senat den Vorschlag ernsthaft geprüft hätte. Für die große Zahl der kleinen Einleger hätte die Einlagensicherung gerade gestanden, aber was wäre mit den mittelständischen Kreditschuldnern gewesen? Was hätte das für die Berliner Wirtschaft bedeutet? Welcher Vertrauensschaden wäre angerichtet worden? Welche Kleinunternehmen wären durch Unterbrechung ihrer Kreditbeziehungen unschuldig in den Abgrund gerissen worden? Wie viele Arbeitsplätze hätte das gekostet? Ich brauchte nicht lang, um von solchen Überlegungen Abstand zu nehmen, aber ich tat es nur mit großem Bedauern. Denn alle die steuersparenden Fondszeichner, für deren Geldanlagen die Bank auf unterschiedlichsten Wegen gebürgt hatte, insgesamt mit über 20 Milliarden Euro, hätte ich ganz gern mit einer Insolvenz des Konzerns Berliner Bankgesellschaft konfrontiert. Seitdem bin ich Anhänger eines Trennbankensystems. Auf der einen Seite Publikumsbanken, die Kundeneinlagen sammeln und Kredite vergeben. Sie sind stark reguliert, unterliegen hohen Eigenkapitalanforderungen, dürfen keinen Eigenhandel mit Wertpapieren betreiben und unterliegen auch bei der Anlage ihrer Passivüberschüsse Beschränkungen, sodass sie diese nur in ausreichend sichere Anlagen investieren dürfen. Nur hier gibt es eine staatlich regulierte Einlagensicherung. Auf der anderen Seite Privatbanken und Wertpapierhäuser. Sie können grundsätzlich tun, was sie wollen. Das herkömmliche Einlagen- und Kreditgeschäft ist ihnen allerdings untersagt und eine regulierte Einlagensicherung gibt es nicht. Hier darf jeder Casino spielen, der es möchte, und dabei so viel Geld verdienen oder verlieren, wie er möchte. Es sollte allerdings auch klar sein, dass der Staat für die letztere Gruppe im Falle einer neuen Finanzkrise nicht den kleinen Finger reicht.